sind wie der Sonnenaufgang, der dir hilft aufzustehen. Wir sind das Wasser, das du trinkst und brauchst zum Leben. Wir sind die gottverdammt besten Rapper im Land. Wenn ich nicht der beste Rapper werde, was werde ich dann? Wir sind wie ein Diamant, den du nicht zerstörst. Wie ein unabhängiges Land, das dir nicht gehört. Wir sind wie ein Schutzengel, der dein Leben rettet. Wir sind die Retter des Raps, Homie, jede Wette. Wir sind wie ein Rudel Löwen, das man nicht trennen kann. Wir sind wie der rote Blitz, weil du nicht wegrennen kannst. Wir sind das Rettungsboot, das sich aus dem Wasser zieht. Wir sind der Marathonlauf, bei dem du Asthma kriegst. Wir sind die Brüder, die nebeneinander leben und sterben. Wir sind wie ein kaputtes Land, voller Elend und Schmerzen. Wir sind einfach nur, was wir sind und sein wollen. Die Zukunft blutjung, respektiere mein Stolz. Diese Jungs sind das, was ihr nie werdet. Jung, talentiert, stolz, dumm, dass ihr's nie werdet. Nennt sie nicht Angst, das nennt sie Kings vom Morgen. Diese Typen sind bereit, euch zu killen mit Worten. Oh, diese Jungs sind das, was ihr nie werdet. Jung, talentiert, stolz, dumm, dass ihr's nie werdet. Nennt sie nicht Angst, das nennt sie Kings vom Morgen. Diese Typen sind bereit, euch zu killen mit Worten. Wir sind wie eine Horde Elefanten, Rinder und Bären. Von Indern, Frauen, Männern, Kindern verehrt. Wir sind die Men in Black, die den Dreck wegräumen, bei denen sich Menschen an den Tracks erfreuen, Kopf anderer Acts bereuen. Wir sind wie der Blitz, der einschlug, allen Feuer brachte und dadurch ein warmes Heim schuf. Wir sind wie CDs, wenn ihr Kassetten seid, wie eure Generäle, wenn ihr Kadetten seid. Wir sind wie dein erhellendes Licht am Ende des Tunnels, wie ein Arzt, der dich heilt, wenn dein Fuß kaputt ist, du humpelst. Wir sind die Aspirin, die deine Kopfschmerzen heilen, wie deine Freunde, die mit dir deine Kopfschmerzen teilen. Wir sind die, die du fragst, was du darfst und was nicht. Wir sind die Sterne, die du siehst bei diesem Schlag ins Gesicht. Wir sind einfach nur, was wir sind und sein wollen. Die Zukunft blutjung, respektiere mein Stolz. Diese Jungs sind das, was ihr nie werdet. Jung, talentiert, stolz, dumm, dass ihr's nie werdet. Nennt sie nicht Angst, das nennt sie Kings vom Morgen. Diese Typen sind bereit, euch zu killen mit Worten. Oh, diese Jungs sind das, was ihr nie werdet. Jung, talentiert, stolz, dumm, dass ihr's nie werdet. Nennt sie nicht Angst, das nennt sie Kings vom Morgen. Diese Typen sind bereit, euch zu killen mit Worten. Oh, wir sind wie Homies, die bei Beef mit deinen Feinden helfen. Wie Sanitäter, die dir wieder auf die Beine helfen. Wir sind das Phänomen, zu dem du jeden Abend betest. Die Luft in deinen Reifen, ohne die du lahmgelegt bist. Wir sind die Technologie, die sich noch weiterentwickelt. Wir sind die Pflaster, die dir helfen bei heiternen Pickeln. Wir sind wie ein guter Flow, den du brauchst, um mit Stil zu rhymen. Wie das Handy, das du brauchst, um mobil zu bleiben. Wir sind Frisbee-Scheiben oder Bumerang. Wir kommen immer wieder wie, wenn ein Fräulein ihre Blutung hat. Wir sind wie ein gefälschter Pass, wir sind jünger als der Rest. Wie ein Küken, das Nest jetzt für immer dann verlässt. Yes, wir sind wie Pfeile, weiter die Zielscheibe. Wir sind wie ein Stift, ihr braucht uns, um ein Lied zu schreiben. Wir sind einfach nur, was wir sind und sein wollen. Die Zukunft blutjung, respektiere mein Stolz.